FSK 93 mit der Sendung Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir beschäftigen uns schon eine Weile mit Marx, hatten uns mit einigen seiner Schriften auch beschäftigt, die mit Juden zusammenhängen, und hatten das letzte Mal auch aus seinen Abituraufsätzen und frühen Briefen an seinen Vater oder von seinem Vater etwas gehört. Und das gilt es jetzt noch näher zu interpretieren, mit Hilfe von Albert Maciejczak, einem österreichischen Interpreten, der 1968 Marx in dieser Hinsicht interpretiert hat. Wir endeten das letzte Mal damit, dass Marx so einfach nicht einzuordnen ist. Weder kann man ihn einfach als Antisemiten bezeichnen, auch nicht mit relativierenden Attributen, allerdings auch nicht als selbsthasserischen Juden. Aber man findet ebenso Antijüdisches, vor allem aber Antireligiöses, trotz seiner Herkunft aus einer nicht bloß jüdischen Familie, sondern sogar Rabbinerfamilie. Wir sehen, dass wir einmal seine eigene Einsicht zu seiner Historisierung heranziehen müssen, dann aber auch Einsichten der modernen Psychoanalyse. Maciejczaks Abhandlung, Der menschliche Mensch, Marx jüdischer Humanismus, untersucht die jüdische Familie nach dem Gesichtspunkt: Judentum ist lieber über die Generationen, das nach einem anderen Prinzip als die nichtjüdische Umgebung funktioniert. Er nennt es freiwillige, genossenschaftliche, auf innige Übereinstimmung bedachtes Zusammenwirken aller und beruft sich hierbei auf Leo Hirsch. Ich zitiere aus Maciejczak, der hier sich auf Leo Hirsch bezieht: Eines Zwanges, der immer und überall nur das Kennzeichen der Schwäche ist, bedarf es in der jüdischen Erziehung nicht. Wenn es etwas gibt, das ganz und gar jüdisch ist und dennoch auch von den Nichtjuden uneingeschränkt anerkannt wird, so ist es die Herzlichkeit im Verhältnis der jüdischen Familienmitglieder zueinander, die eben nicht zur Zügellosigkeit ausartet. Die Liebe der Eltern zu den Kindern ist die Grundlage unserer Erziehung. Die Liebe der Eltern zueinander gehört dazu. Die Liebe zu Gott ist die Ursache und die Liebe der Kinder zu den Eltern die natürliche Folge. Mit der Liebe steht und fällt das Judentum. Aus der Liebe folgt die milde und unermüdliche Stetigkeit in der Heranbildung der Kinder zu ihren späteren Pflichten. Man wird sie weder verhätscheln, noch ihnen zu Schweres zumuten, sie weder in Furcht setzen, noch sich gehen lassen, sodass sie die Ehrfurcht verlieren, sondern ihnen als ein rechtes Beispiel vorzuleben bemüht sein. Das könnten wir ja heute vielleicht sogar für die Erziehung immer noch unterschreiben. Und da die Familie Marxens eine Rabbinerfamilie ist, die das Ideal hochhielt und auch zu befolgen trachtete, kann Maciejczak schließen, dass genau dieses Prinzip es ist, das wir letztes Mal in den Briefen Marxens vernehmen können. Etwas anderes jedenfalls als das, Woody Allen in einem Film mit dem Satz: Haben wir denn nicht die Nächstenliebe eingeprügelt? Dass die Eltern ihrem Kinde, das bei einem Verbrechen erwischt wurde, entgegneten. Maciejczak spricht von einer Dialektik im Denken und Leben der Einzelnen und dem Kollektiven des jüdischen Volkes, in der nicht der individuelle Lohn, sondern die Ewigkeit des jüdischen Volkes die Liebe zu den Eltern verbirgt, also nicht das, was andere imaginäre, vorgestellte Gemeinschaften wie die relativ neue der Nation predigen, die Ausdruck einer antagonistischen Gesellschaft sind. Die traditionellen Antisemiten, sogar Philosophen des deutschen Idealismus darunter, haben deswegen ja auch von einem Staat im Staate gesprochen, eben weil die vorgestellte Gemeinschaft der Nation nicht die antagonistische Gesellschaft in einer Gemeinschaft aufhebt, sondern dies eher herbeifantasiert. Die moderne Gesellschaft ist so beschaffen, dass alle Menschen sich als Fremde begegnen, allenfalls über Geld miteinander kommunizieren. Zigaretten aus einem Automaten zu ziehen, setzt den Raucher in eine soziale Beziehung mit den Anbauern von Tabak, mit Seeleuten, Fabrikarbeitern und so weiter. Wenn er über das Elend der Tabakarbeiter, Transporteure und so weiter in den Nachrichten hört, während er sich Nikotin und Teer in die Lunge pfeift, wird er die Beziehung zwischen sich und den Arbeitern keineswegs präsent haben, weil sich so etwas nur denken lässt, nicht empfinden oder unmittelbar wahrnehmen. Oder wenn wir heute, wenn jemand so etwas täte, täglich das Telefonbuch lesen, werden wir nur selten auf jemanden treffen, den wir persönlich kennen. Dennoch wird das aseptische Mittelstandsneutrum der Statistik bestimmte Menschengruppen für Fremder als normal fremd halten, inbrünstig überzeugt davon, dass die sogenannte Kultur der eigenen tatsächlich Gemeinschaft herstellt, obwohl das schwerlich der Fall ist. Denn verbunden werden die Menschen in der modernen Gesellschaft durch wahre Geldbeziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen sind wesentlich über Sachen vermittelt. Dass ich hier auf den Fetischismus der Ware, des Geldes, des Kapitals anspiele, wie ihn Marx im Kapital und anderen Schriften herausgearbeitet hatte, wird jeder, der sich daran erinnert, dass ich die Interpretation von Moishe Poston des Antisemitismus als eine weitere Form des Fetischismus von verschiedenen Blickrichtungen dargestellt habe. Und aus traurigem Anlass muss ich erwähnen, dass Moishe Poston vor einigen Tagen nach längerer schwerer Krankheit gestorben ist. Wer das Buch Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, gelesen hat, wehe dem, der es noch nicht hat, er ist verdammt, ein Exemplar beim Ihrer Verlag zu erstehen, wird die Widmung hoffentlich nicht übersehen haben. Für meine Eltern, Abraham und Evelyn Poston. Auch Moishe Poston stammt aus einer Rabbinerfamilie, was bewusst oder unbewusst das Verständnis von Marx beeinflusst haben dürfte. Marx steht ziemlich am Anfang der Entwicklung der modernen kapitalistischen Gesellschaft, Postone eher am Ende, wenn das aktuell nicht etwas übertrieben ist. Aber das jüdische Erbe spielt für ihn dann doch eine Rolle und wie es bei Marx zu erkennen ist, darf man das nicht unterschätzen, weil dieses auch wirkt, wenn es verleugnet wird, wegen des Drucks der Gesellschaft. Was heute selbstverständlich erscheint, der Zerfall der Familienstrukturen, war es zu Zeiten Marxens nicht. Und auch heute bestätigen die Ausnahmen die Regel und nicht alle haben Eltern, die einen die Nächstenliebe, nach diesem Motto von Woody Allen, einprügeln. Das Prinzip Familie hat eine spezifische gesellschaftliche Dynamik. Bei aller Ungleichzeitigkeit finden wir eine Dynamik von doppeltem Charakter. Einerseits tendiert die Gesellschaft zur steigenden Vergesellschaftung versus Vergemeinschaftung, was mit Rationalisierung, Integration aller menschlichen Beziehungen in die entfaltete Tauschgesellschaft verbunden ist und für die Familie bedeutet, dass ihre gesellschaftlich gesehen irrationalen Momente zurückgebildet werden. Gerade auch dann, wenn Regierungen die Familie so sehr betonen. Auf der anderen Seite haben wir ein eklatantes Missverhältnis zwischen den totalen gesellschaftlichen Mächten und dem Individuum, das dazu führt, dass das Individuum gerade in jene kleinsten Verbände wie die Familie zurückkriechen möchte, deren Bestand gerade durch die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung getrübt ist und unvereinbar erscheint. Wir haben also den realen Widerspruch, dass die Tendenzen, die Familie bedrohen, sie zugleich, möglicherweise temporär, fördern. Dennoch ist die Familie auch von innen gefährdet durch die fortschreitende Vergesellschaftung mit ihrer beinahe lückenlosen Erfassung und Kontrolle der Triebe. Die Gesellschaft spiegelt sich wieder in der Irrationalität der Familie, während angeblich alles in jener vernünftig zugeht. Der Markt und Mutti Merkel werde schon richten. Die Familie macht aus ihrer eigenen Irrationalität eine Ideologie, indem sie sich traditionell im Sinne Max Webers gebärdet. Aus Ressourcen der Tradition schöpft, die schon lange am Vergehen sind. Die Krise der Familie lässt sich schwerlich leugnen, wie die Misshandlung von Kindern, die von den Jugendämtern registriert werden, bezeugen. Als die Familie den Angehörigen noch Schutz und Wärme gewährte, konnte ihre Autorität sich noch als rational rechtfertigen. Insbesondere das tradierte Eigentum war ein Motiv für die Erben, den Eltern zu gehorchen. Das war allerdings auch schichtenspezifisch und die Familienautorität, also auch Sexualtabus, haben sich gelockert, weil die Familie den Lebensunterhalt nicht mehr zuverlässig garantiert und das Individuum vor der immer mächtiger werdenden Umwelt nicht mehr schützt. Wenn heute noch an positive Kräfte der Familien appelliert wird, ist das heute hohl. Der Zerfall der Familie hat allerdings nicht nur den positiven Aspekt der Befreiung von heteronomer Autorität, weil nicht notwendig an deren Stelle freiere, weniger autoritäre Formen treten. Familie war immer auch mehr als deren Ideologie. Sie war nicht nur Agentur der bürgerlichen Gesellschaft oder die Zelle, in der vor allem die Mütter die Kinder patriarchal konditionierten. Es steckte auch der Anspruch einer Idee von Würde dahinter, die als Menschenwürde auf Emanzipation drängt, der Gedanke an einen realen Humanismus. Genau diese Ressource gehörte die Kraft bei Marx, die zur gesellschaftlichen Emanzipation drängte. Die Krise der Familie ist gleichsam auch die der Humanität, von der Maschizek hinsichtlich Marxens spricht. Das beschreibt er folgendermaßen: Die Dichte der Beziehung zu Familie und Volk, nicht unterbrochen durch das Sterben und Geborenwerden der Generation, dieses kollektive jüdische Bewusstsein unterscheidet sich in allem und jedem vom Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft bei den nichtjüdischen Völkern. Was beginnend mit Karl Marx und Sigmund Freud, vor allem jüdische Gelehrte in Soziologie und Psychologie, zu wissenschaftlicher Bewusstheit erheben, ist älteste jüdische Kollektiverfahrung. Gerade weil der Mensch hier als je ganz besondere Individualität gesehen und erlebt wird, wird die Bedeutung der Besonderheit des Kulturerbes für das Werden der Individualität erkannt. Und ein Stück weiter: Mutter Marx hat anhand graphologischer Momente das Fehlen von Neigungen zu starken Emotionen und geistigen Schwung nachzusagen, ist unvereinbar mit dem, was aus den Dokumenten der Familie Marx als einfache, brave, tüchtige, ungebildete Frau, die ganz in der Sorge um Haushalt und Familie aufging, zu bezeichnen, ist Teil derselben Interpretation, nach der die Endpassagen Karl Marx in seinem Brief an den Vater überspannte, unecht wirkende Beteuerung inniger Anteilnahme und ewiger Liebe sind. Die Interpretation jüdischer Verhältnisse durch Nichtjuden führt leicht zu Fehlschlüssen. Da bezog Maschizek sich auf Künzli, also ein etwas konservativer, aus der Schweiz stammende Marx-Interpret, der so zur neuen Rechten gehört. Also der bezog sich auf Künzli. Der Marx über die Familiengeschichte destruieren, also heute würde man sagen dekonstruieren wollte. Und nochmal Maschizek: Jüdische Intellektualität zeichnet sich vor nichtjüdischer Geistigkeit gerade dadurch aus, dass kalte, nüchterne Rationalität mit warmer Mütterlichkeit zu einem Ganzen wird. Diese Zusammenfassung in einem Satz erinnert ein wenig an Hölderlins: Hast du Verstand und ein Herz, so zeige nur eines von beiden. Beides verdammen sie dir, zeigst du beides zugleich. Das dann auch auf eine antijüdische Tendenz des Zeitalters verweist, die bei Marx noch nicht gegeben ist. Der paulinische Dualismus mit seiner Trennung von Leib und Seele, ein griechisch-philosophisches Erbe, spielte im Judentum keinerlei oder nur kaum eine Rolle, außer in Zeiten größeren Einflusses der Umgebung, die auch zu größerer Abgrenzung gleichzeitig nach außen führte. Masiceks Abhandlung sieht so denn auch die Dialektik Marxens in der jüdischen Tradition. Aber auch darüber hinaus sieht er den Gedanken menschlicher Emanzipation in solch Tradition gegründet. In einem nicht reaktionären Sinne, wie bei den Denkern der Restauration, wird so die jüdische Familie zum Mikrokosmos des utopischen menschlichen Makrokosmos für Masicek. Für Marx arbeitet er das folgendermaßen heraus. Die jüdische Familie als paradigmatischer Mikrokosmos für den zukünftigen menschheitlichen Makrokosmos ist nicht Stätte der Erziehung oder Primärgruppe im allgemeinmenschlichen Sinn. Den Mutterpflichten und der väterlichen Ernährerpflicht steht im jüdischen Familienrecht die Pflicht des Vaters zur Seite, seinen Sohn die Tora zu lehren. Dieses Lernen ist der Ehe selbst immanent und die Basis aller Erziehung, zugleich das Action System des einzelnen Juden, die Integrationsbasis für sein Wirken im Volk und für das Wirken des Volkes gegenüber Gott und der Menschlichkeit. Entsprechend dem Entbinden der Menschenwürde im jüdischen Kind ist die Aufgabe des Unterrichts durch den Vater die Entbindung der Lehrkraft in denen, die sich selbst nur für Schüler halten. Das ist das Wesen der in christlichen Landen so gern verhöhnten Judenschule, des lebendigen Fragens und Gegenfragens, durch das sich unser Lernen, das Alte wie das Neue, von einem Vortrag oder selbst von einem guten Universitätsseminar unterscheidet. Darum ist Marx Judentum der Mutterboden seiner Dialektik. So wenig sich Gott für die Juden in Abstraktionen erweist, so wenig besteht das jüdische Lernen im Aneignen von abstraktem Merkstoff. Wie Gott sich in der zeitlichen Konkretheit der Geschichte bezeugt, so ist es Aufgabe des jüdischen Menschen an der Geschichte als einem Heilsgeschehen konkret mitzuwirken und dies im Studium zu erlernen. Darum ist Marx Praxisbegriff ohne sein Judentum nicht zu verstehen. Im jüdischen Leben, so Masiceck, ist der Bund mit Gott die gegen die Ausbeutung des Menschen gerichtete Sozialverfassung. Das hatten wir letztes Mal auch an den Abitursaufsätzen Marxens erkennen können. Wenn über Berufswahl die Rede ist, das war in seinem Aufsatz der Fall, so steckt da schon etwas drin über das Wirken für die ganze Menschheit. Also nicht bloß für die eigene Gruppe. Etwas, was in Lessings Erziehung des Menschengeschlechts auch nuanciert wird. Heinrich Marx, der Vater von Karl, sah ja in der Assimilation oder Konversion mehr das Ablegen von Äußerlichkeiten, wie andere Assimilierte auch, die von der Annahme ausgehen, es gäbe eine gemeinsame Basis von Juden und Nichtjuden, die neben Konfession, Gewohnheit und Sitte nur sekundäre Bedeutung hätten. Wie Lessing sah man sich dadurch veranlasst, weil im Wesen des Judentums die Offenheit zur ganzen Menschheit konstituierend ist, Ghetto und Umwelt standen demnach auch im Verhältnis der Verwandtschaft und totalen Reziprozität und die Judenemanzipation hat die Wirksamkeit der Kategorien im Einzelnen verändert, aber im Ganzen verstärkt. Der Assimilationsdrang, so Masiceck, hat das Kulturspezifische des Judentums vor allem durch die Identifikation mit der Menschheit nicht beeinträchtigt, sondern verstärkt. Wir haben ja auch festgestellt, dass die Antisemiten das unbewusst registriert haben und das Moment des Nicht-Mischens spielt ja eine Rolle für alle Spielarten der Judenfeindschaft, aber auch für gegensätzliche Menschenfeindlichkeit wie Rassismus und Frauenhass und Homophobie und so weiter. Die Assimilation oder auch nur die Begegnung des Judentums mit der nichtjüdischen Welt hat Masiceck zufolge vielerlei Folgen, von denen er also 10 explizit anführt. Erstens, die Reduktion des im konfessionellen Sinne gläubigen Judentums auf eine kleine Minderheit. Zweitens, Reduktion des früher welt- und lebensumfassenden jüdischen Glaubens auf eine Konfessionalität im christlich-abendländischen Sinn, im Bewusstsein von breiten jüdischen Schichten. Dies haben wir in anderen Zusammenhängen auch schon gehabt, nicht? Diese Konfessionalisierung, die im 18. und 19. Jahrhundert am Laufen war und dann scheitern musste, und das Scheitern führte dann geradewegs auf Auschwitz. Dann drittens der Zwiespalt zwischen diesen beiden Gruppen. Viertens der Kosmopolitismus der Assimilanten. Die Hominis Novi, also neuen Menschen, wie Jakob Burckhardt, die Juden in seiner Privatkorrespondenz in eine für seinen Konservativismus signifikanten Mischung aus Beklemmung und Faszination bezeichnete, dynamisieren die ständisch-statistisch-agrarische alte Welt. Die Geschichte erscheint als Prozess. Die Welt als Einheit, Gegenwart und Zukunft treten an die Stelle der geistigen Vorherrschaft der Vergangenheit. Fünftens, Ausweitung der religiös fundierten, habituell christlichen Judenfeindschaft zum politischen Antisemitismus als dem militanten Ausdruck globaler Verschiedenheit der nichtjüdischen Kulturalität von der jüdischen. Auch dazu hatten wir auch schon einiges gesagt. Sechstens, führende Beteiligung von Assimilanten an der sozialistischen Befreiungsbewegung des Proletariats. Wir haben da ja auch andere, wie Moses Hess bereits auch schon erwähnt. Siebtens, Gefahr des biologischen Endes des Assimilantentums infolge des Erlöschens der jüdischen Familie als der Einheit von Ethik, Religion und Alltag. Also hier sieht Maschinczek also auch Konsequenzen aus der Religionisierung und Konfessionalisierung, wenn dies dann einhergeht, nicht mit einer Emanzipation, sondern mit der Assimilation. Also in einem radikaleren Sinne noch werden die Juden dann als Einheit ausgerottet. Achtens, Neubesinnung der durch Emanzipation und Assimilation ernüchterten Teile der Judenheit auf die Besonderheit ihrer Lebensform. Neuntens, Begegnung von Christentum und Judentum auf der Basis gegenseitiger Anerkennung. Zehntens, Anzeichen einer Rückwendung der christlichen Kirchen zur jüdischen Ausgangsbasis, ohne der Reziprozität gerecht zu werden. Alles das wiederholt sich ja in der Geschichte. Das ist nicht erschöpfend, entspricht aber dem, was wir bei der Parallelentwicklung von Judenemanzipation, Konfessionalisierung und Religionisierung auch schon feststellten und was auch noch den Antizionismus, der das Jüdische nur religiös in den Blick nimmt, und die ethnische Dimension, die eine größere Tradition hat, verleugnet. Maschinczek behandelt dann die Assimilation der Familie Marx, die in den ersten sechs Lebensjahren, also vor der Taufe von Karl Marx, aber noch keine Rolle spielte und eine innerliche Zugehörigkeit zum Judentum keinen Abbruch tat. Die Tradition, mit der Heinrich Marx äußerlich gebrochen hatte, war ja aus Familientradition ein äußerst gewichtiges. Der Vater, also von Heinrich, Mordechai ben Samuel Halevi, war Rabbiner gewesen, wie auch die mütterliche Familie eine rabbinische Tradition hatte. Der Bruder von Heinrich, der Onkel Marxens, war Rabbiner in Trier und starb, als Karl 8,5 Jahre alt war. Hier ist auch wieder von Bedeutung, dass die Funktion von Rabbinern nicht mit dem Klerus christlicher Konfessionen vergleichbar ist. Wir haben das auch schon etwas diskutiert, dass ja im Zeitalter der Religionisierung und Konfessionalisierung die christlichen Kirchen als Vorbild genommen worden ist und sich die alten Traditionen abschwächten, aber sie sind nicht völlig verloren gegangen. So kann das auch für diese Epoche nicht gelten, dass die Rabbiner nur so etwas sind wie Pfarrer, nur dass sie den Juden vorstehen. Nicht? Das ist das, was auch Rabbi, was auch Masicek dann näher erläutert. Diese Rabbiner sind nicht nur als Lehrende der Tora und religiös-ethische Vermittlung zuständig, sondern auch an Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit beteiligt und vertraten jüdische Familien gegenüber der nichtjüdischen Umgebung. Heinrich Marx war ja auch Jurist, allerdings im Staatsdienst tätig. Das entspricht ja auch einer Stärkung der Familien gegenüber Gesellschaft und Staat. Wenn Gegner und Freunde der Lehre von Marx das jüdische Erbe gern ignorieren, manchmal wurde Marx auch von ehemaligen Mitstreitern als Jude beschimpft, nicht? Denk an Arnold Ruge, wo das immerhin noch deutlich war, warum er selbst sein Judentum nicht vor sich hertrug. Und sein Vater wirkte durchaus politisch in der Trierer literarischen Casino-Gesellschaft, wo er im demokratischen Sinne in Festreden wirkte und bei Protestveranstaltungen wurde die Tricolore geschwungen und die Marseillaise gesungen, also die französische Nationalhymne. Nicht? Da geht das übrigens auch sehr blutig zu im Text. In Erinnerung an die Junirevolution 1830, wobei Heinrich Marx als preußischer Beamter sich bei diesen Aktionen etwas zurückhielt. Das, wir kennen das ja auch noch aus den 70er Jahren mit den Berufsverboten. So etwas hätte ihn dann auch erwartet. Aber er hatte auch eine gewisse Bildung, der ja auch Marx folgte. Er hatte Rousseau gelesen, Voltaire, Locke, Lessing sogar studiert und kannte die Literatur der französischen Aufklärung. Als die napoleonischen Ausnahmegesetze, davon hatten wir auch schon gesprochen, für die Juden aufgehoben wurden, hatte er es schwer, weil nur die Alternative übrig blieb, seinen Beruf als rheinisches Justizpersonal zu quittieren oder sich taufen zu lassen. Damit ist natürlich gemeint, christlich taufen. Auf Gesinnungslosigkeit beruhte das nicht, sondern auf Überlebenszwang im Gegensatz zu den ekligen Bemerkungen von Künzli, auf die Masicek hinweist. Sonst wäre das ja auch nichts aus, sonst wäre ja auch nichts aus dem Lebensunterhalt der Familie Marx gewesen. Und da konnte ja noch Engels nicht für ihn aufkommen. Nicht? Aber im Briefwechsel von Marx und Eltern ist von Gott ja auch manchmal die Rede, aber vom Judentum nicht. Das ist erklärungsbedürftig. Was Masicek darüber sagt, ist äußerst interessant. Die Rede, die Heinrich Marx in der Casino-Gesellschaft gehalten hatte, entsprach zweifellos seinen aufklärerischen Überzeugungen, aber auch sein Bestreben, gerade als einziges Mitglied der Trierer Judengemeinde, ein besonders patriotisch und zugleich fortschrittlicher Bürger und Beamter des Königreiches Preußen zu sein. Aus dieser bei Assimilanten so häufigen Tendenz, sie ist, wie schon gesagt, eine der Folgen christlicher Unterdrückung und Verachtung während eines Jahrtausends und gleichzeitig der beste Beweis für das menschheitlich offene Projective System, stammt auch die spätere briefliche Aufforderung an den Sohn Karl, einen für Preußen ehrenvollen historischen Moment in einer Ode patriotisch, gefühlvoll und mit deutschem Sinn zu würdigen. Das schreibt also Heinrich Marx an seinen Sohn. Aber dann doch weiter, doch ich kann nur vorschlagen, raten, du bist mir entwachsen, bist überhaupt in diesem Punkt mir überlegen, und so muss ich dir überlassen, was du beschließen willst. Vielsagend ist, dass im ganzen Briefwechsel zwischen Vater und Sohn das Wort Jude nicht vorkommt. Ein Umstand, der darauf hinweist, dass das Thema Judentum aus dem Bewusstsein der Familie Heinrich Marx verdrängt worden war. Dies, obwohl es nahe Verwandte gab, die weiterhin jüdischer Konfession waren. Bei Karl Marx selbst folgt diese Verdrängung, die beim Assimilantentum so häufige Verachtung des Judentums, doch gibt es spärliche Hinweise darauf, dass er sich seiner jüdischen Herkunft stets bewusst war und sie doch nicht wahrhaben wollte. Daher etwa rührt die Verstimmung gegen seinen Schwiegersohn Charles Longuet, weil dieser einmal erwähnt hatte, Marx Braut Jenny von Westfalen hätte vor der Heirat Rassenvorurteile ihrer Familie zu überwinden gehabt. Die Forschung hatte es gern, Marx als Genie darzustellen, als Produkt abendländischer Philosophiegeschichte oder des jüdischen Selbsthasses, je nachdem. Aber Maschicek sieht darin, dass dabei auch das Werk von Marx und außerdem das Judentum getroffen werden sollten. Und das spitzt Maschicek zu in dem Satz. Minderung, Verheimlichung oder Psychologisierung des marxischen Judentums ist gleichzeitig ein Insult gegen das Judentum, eine Vernichtigung, die mit der Vernichtung der Juden in Auschwitz letztlich eins ist. Wenn sich der Antisemitismus heute, wie auch teilweise zu seiner Lebenszeit, sich gegen Marx richtete, wie wir es bei Proudhon oder Arnold Ruge sahen, dann trifft es auch die Momente des Werks, die in der falschen Verwirklichung im Osten unterschlagen wurden. Marx konnte noch Hoffnung haben, dass der menschliche Mensch etwas war, das erstrebenswert und menschlich erreichbar war. Heute bedarf es dafür größerer Anstrengungen, wie sie bei Ernst Bloch oder Theodor W. Adorno exemplarisch vorliegen, die durchaus diese Momente auch eingefangen haben und selber aus jüdischen Familien stammten. Marx war zu seinem universalen Horizont aus der Universalität seiner frühkindlichen Erlebniswelt herangewachsen. So wie der durchschnittliche abendländische Mensch aus seiner von Individualismus und Subjektivismus geprägten frühkindlichen Erlebniswelt in seine individualistische und subjektivistischen Selbstverständlichkeiten hineinwächst. Marx fundamentales Anderssein war möglich, weil er Erbe einer vom christlich-abendländischen Leben und Denken verschiedenen 4000-jährigen Tradition gewesen war, der jüdischen Tradition. Und das Unverständnis abendländischer Denker gegenüber Marx findet seine Erklärung in einer Grundeinstellung gegenüber allem Jüdischen, die an dieser Stelle durch zwei Fakten nur angedeutet sei. Sogar ein Jakob Burckhardt stand, wie bereits erwähnt, dem Judentum als dem ewigen Außenseiter der abendländischen Geschichte ablehnend gegenüber. Aber gucken wir uns noch einmal die Pariser Manuskripte, also das als philosophisches Hauptwerk, könnte man das nennen, von Marx. Das schauen wir uns mal näher an. 1932 erschienen die Pariser Manuskripte von Marx, in denen sich die folgende Passage des 26-jährigen Karl Marx findet. Der Tod scheint als ein harter Sieg der Gattung über das Individuum und ihre Einheit zu widersprechen. Aber das bestimmte Individuum ist nur ein bestimmtes Gattungswesen, als solches sterblich. Maschicek hat eine parallele Formulierung in Franz Rosenzweigs Stern der Erlösung gefunden, das er als Hinweis auf ein jüdisches Erbe in den Pariser Manuskripten nimmt. Also Franz Rosenzweig war ja auch derjenige, der sich viel mit Hegel beschäftigt hatte, das muss man dann auch wissen, aber auch viel mit Schelling und der Stern der Erlösung hängt ja sehr von Schellings Spätphilosophie ab, was man von Marx allerdings genauso sagen kann. Friedrich Engels hat ihn ja aus den Vorlesungen von Schelling, die er da neben Feuerbach, Kierkegaard und solchen Leuten besuchte, hat ja dem Marx auch davon berichtet. Ja, nun, Franz Rosenzweig, Ähnlichkeit zu dem Marx-Zitat, der Teil des Menschen, an dem die Gattung sich ihr Recht nicht hatte nehmen können, der fällt im Tode dem nackten, dem übergattungsmäßigen Allgemeinen der Natur selber zur Beute. Masicek interpretiert das noch in einem Satz. Die auffallende Übereinstimmung von Marx und Rosenzweig berührt umso stärker, wenn man sich vor Augen hält, dass Marx im Jahre 1844 jeden Glauben an Gott verworfen hatte. Franz Rosenzweig hingegen zutiefst gläubiger Jude war. Dies kann man bei Marx auch seiner Befassung mit Hegel zuschreiben. Aber das wäre bei Rosenzweig auch der Fall, was seine Dissertation angeht. Nun findet sich Masicek, Masicek weist darauf hin, dass sich das auch schon bei dem 17-jährigen Abiturienten findet, also dieselbe Gestellung des Gedankens zum Tode sozusagen als ererbte Selbstverständlichkeit. Masicek widmet dem jüdischen Verhältnis zum Tode ein eigenes Kapitel, wo er auf die Weltlichkeit und Universalität dieser Vorstellungen verweist. Nachdem er Rosenzweig zitiert, der darauf hinweist, dass das jüdische Volk in seinem Inneren die Elemente Gott, Welt, Mensch versammelt, geht er auf diesen Sachverhalt ein. Das Judentum ist auf die Heilserfüllung der ganzen Menschheit gerichtet. Dies vollzieht sich in der Wirklichkeit und Weltlichkeit dieser Welt. Sie ist Heil für diese Welt und sie meint das Heil dieser Welt. Sie hat an der Welt nicht bloß ihren Ort, sondern auch ihren Gegenstand. Das letztere Zitat stammt von Johannan Bloch. Wir finden es auch bei Lessing. Dieses Motiv, das in die Erziehung des Menschen gelegt formuliert wurde und viel vorwegnahm, was Hermann Cohen in seiner Religionsschrift formulierte, wo er die nahe Verbindung der Auserwähltheit des jüdischen Volkes und der Fremdenliebe formulierte. Aber da war Lessing ein großer Denker gewesen, nicht nur im Nathan des Weisen, sondern auch in Erziehung des Menschengeschlechts. Daraus seien die Passagen, die übrigens auch Masicek zur Kenntnis genommen hat und in seinem Buch erwähnt. Das sind die Paragraph 18 und 1920, also wo Lessing das da thematisiert. Allein, wozu, wird man fragen, diese Erziehung eines so rohen Volkes, das Judentum ist gemeint, eines Volkes, mit welchem Gott so ganz von vorne anfangen musste? Ich antworte, um in der Folge der Zeit einzelne Glieder desselben so viel sicherer zu erziehen, aller übrigen Völker brauchen zu können. Er erzog in ihm die künftigen Erzieher des Menschengeschlechts. Das wurden Juden, das konnten nur Juden werden, nur Männer aus einem so erzogenen Volke. Dann weiter. Denn weiter, als das Kind unter Schlägen und Liebkosungen aufgewachsen und nun zu Jahren des Verstandes gekommen war, stieß es der Vater auf einmal in die Fremde. Und hier erkannte es auf einmal das Gute, das es in seines Vaters Hause gehabt und nicht erkannt hatte. Während das Gott sein erwähltes Volk durch alle Staffeln einer kindischen Erziehung führte, waren die anderen Völker des Erdbodens bei dem Lichte der Vernunft ihren Weg fortgegangen. Die meisten derselben waren weit hinter dem erwähnten Volke zurückgeblieben, nur einige waren ihm zuvorgekommen. Das war also aus der Erziehung des Menschengeschlechts. Lessing wird ja auch immer als Propagandist von Toleranz einmal gesehen. Also insbesondere wird die Ringparabel aus Nathan den Weisen immer herangezogen. Dass es dann leider immer so von Oberschullehrern dann so lange traktiert worden ist, bis der Inhalt dann da rausgeblasen wurde, wie aus einem Hühnerei, aus dem man dann Schmuck für Ostern gewinnen wollte. Dies ist also bei Lessing dann doch noch anders gewesen. Nicht? Das ging ja da um diesen Vater, der seinen Söhnen einen Ring, der einen also weise und angenehm vor den anderen macht, nicht, zu schenken. Und er konnte es aber nur einen Sohn geben und deswegen hat er diese Ringe fälschen lassen, sozusagen. Und die waren dann so beschaffen, dass man diese Ringe, die bei ihm dann die monotheistischen Religionen symbolisieren, dass man die also nicht mehr unterscheiden konnte. Und ja, das kam dann natürlich dann, weil jeder den echten Ring haben wollte, dann vor Gericht, nicht? Und der Richter besann sich dann ja darauf, dass der Ring ja ein angenehm vor den Menschen mache, nicht? Also es wird sich manifestieren, dass man die bessere Religion hat. Wenn die sich blamiert vor den Menschen, das könnte man ja jetzt schon beim Christentum, wenn man an Hexenverfolgung, Kreuzzüge und so weiter denkt, ja schon denken, nicht? Dass das nicht so angenehm vor allen Menschen macht, nicht? Heute könnten wir bei den Selbstmordattentätern auch sagen, ja, da hat sich ja jetzt nun auch der Islam blamiert, nicht? Und wir wissen nicht, ob es vielleicht doch drei falsche Ringe war und der Juwelier den echten behalten hat, nicht? Es könnte sich dann ja auch noch das Judentum blamieren, nicht? Das ist bislang, obwohl Antizionisten das immer gerne behaupten, noch lange nicht geschehen. Wir haben hier auch schon einiges von Matizek angeführt, der sich also auf das Lessingsche Erbe bezieht, das wir auch bei Marx explizit finden, der Lessing schätzte. Matizek zitiert auch diese Textstelle, weil er Marx sich auf Lessing bezieht. Die kann man jetzt auch nicht vorenthalten. Also bei Marx, das ist in MEW 1, Seite 74, findet man das ganz oben. Wenn der Deutsche auf seine Geschichte zurückblickt, so findet er einen Hauptgrund seiner langsamen politischen Entwicklung. Wie der elenden Literatur vor Lessing in den befugten Schriftstellern. Die Gelehrten von Fach, von Zunft, von Privilegium, die Doktoren und sonstigen Ohren, die charakterlosen Universitätsschriftsteller des 17. und 18. Jahrhunderts mit ihren steifen Zöpfen und ihrer vornehmen Pedanterie und ihren winzig-mikrologischen Dissertationen. Sie haben sich zwischen das Volk und den Geist, zwischen das Leben und die Wissenschaft, zwischen die Freiheit und den Menschen gestellt. Die unbefugten Schriftsteller haben unsere Literatur gemacht. Gottsched und Lessing, da wählt zwischen einem befugten und einem unbefugten Autoren. Hier sehen wir also, dass Marx da also durchaus in einer Tradition steht. Also wenn es Lessing angeht, dieser judenfreundlich war und da wundern wir uns dann über einige Äußerungen, die sich allerdings auch aus einer Sozialisation unter den Philosophern, also den Junghegelianern, also dem Doktorclub und da manifestierte, nicht? Also wobei ja Feuerbach die Bauers auch judenfeindliche Schriften veröffentlicht haben, die zum Teil Marx auch kritisierte, wobei er teilweise paraphrasierte, so dass man seine Paraphrase für seine Auffassung hielt. Nicht? Das hatte ja auch schon der Väter der Revisionisten Bernstein bereits schon festgestellt, wo er Marx Judenfrage durchaus mal verteidigte. Wenn es bei Marx um die Emanzipation des Menschen zum Menschen geht, dann steht er in einer jüdischen Tradition, wie auch Lessing diesem Erbe zugerechnet werden kann. Dass Marxens Jüdischheit unter einer Leitplanke der Verschwiegenheit steckt, wie der Briefwechsel mit seinem Vater zeigt, ist ja nun auch schon ausführlich gezeigt worden. Dass Marx sein Judentum verleugnet und gleichermaßen in seinem Denken verstärkt, ist das, was Mažičeks Thesen durchaus fruchtbar macht. Was sind dagegen individuelle Gehässigkeiten gegen Lassalle, den er mal, da ging es darum, dass er ihm kein Geld leihen wollte und gerade ziemliches Geld an der Börse verpratzt hatte, nicht? Und den hatte dann Marx jüdischen Nicker genannt, nicht? Und es gibt auch noch andere Schmähausdrücke, die er manchmal gegen Juden, wenn er wütend war, äußerte. Das spricht aber weder für jüdischen Selbsthass noch für einen extremen Antisemitismus bei Marx. Wir haben ja gesehen, dass inhaltlich da ja so einiges dagegen spricht. Und wir werden das auch noch anhand von Mažiček noch weiterhin ausführen müssen. Da lassen wir uns ein bisschen Zeit, weil das ein Erbe ist, der in der gesamten marxistischen Tradition wenig belichtet ist, nicht? Da war ich auch schon froh, dass dieser Mažiček da auftauchte. Und ich bei ihm dann einige Dinge, die ich auch schon aus eigenen Leseerfahrungen bemerkt habe, da er auch schon ausführlich beschrieben hat. Hierbei kann man dann auch noch erwähnen, dass Mažiček ja selber, ohne das jemals zu vertuschen, eine gewisse Zeit also NSDAP-Anhänger gewesen war, nicht? Und dann aber einen gewissen Zeitpunkt dann von solchen Leuten dann die Schnauze voll hatte, nicht? Das übrigens in katholischen Kreisen, zu denen er gehörte, ist das ja auch nicht selten gewesen, dass da so einige sich dagegen stellten. Was aber für Österreich nicht so ganz so gilt, da kann man das ja an Adolf Hitler, dem Katholiken, ja auch sehen, dass er auch in einer katholischen, antijüdischen Tradition steht. Nicht? Das ist auch so eine Besonderheit, ein Unterschied zwischen den deutschsprachigen Ländern. Aber jüdischen Selbsthass kann man bei Marx also nicht zuschreiben. Nicht? Es findet sich da also, wenn es also keine gehässigen Äußerungen gegen jüdische Theoretiker oder gegen die Rabbiner oder so etwas. Und man hatte ihn ja auch gebeten, also sich für die Judenemanzipation einzusetzen. Das hätten die Juden wahrscheinlich nicht so ohne weiteres getan, wenn Marx für einen radikalen Antisemiten gehalten würde. Wir haben das ja auch schon anhand vielen Beispielen, echten und möglicherweise auch gefälschten darunter dann schon festgestellt. Marx war eben nicht Otto Weininger, nicht der gegen Frauen und Juden, wobei er die Juden hasste, weil sie weiblich sind. Nicht, das ist eben halt nicht Marx, nicht? Und Marx gehörte auch nicht zu den Talmud-Verächtern, die im 13. Jahrhundert zu Bücherverbrennungen griffen. Und zwar solchen Ausmaßes, die den der Nazis also überstieg. Nicht? Die Nazis haben ja nur paradigmatisch Bücher verbrannt. Nicht? Und dann die schlechten Exemplare und die guten haben sie dann in den Giftschrank in der Bibliothek gestellt. Nicht? Aber bei den Talmud-Verbrennungen war es tatsächlich so, dass war also Warenladungen von Talmud-Exemplaren wirklich verbrannten. Aus all dem können wir weiterhin noch entnehmen, dass einfache Beurteilungen Marxens ihm auf keinen Fall gerecht werden. Er steht nicht in einer antisemitischen Tradition, sondern in einer mehr oder weniger verleugneten oder jüdischen Tradition, die teilweise sich auch in ihm sogar noch verstärkte, weil das unbewusst gemacht worden ist. Steht auch im Gegensatz zu dem, was er rezipierte und kritisierte. Auf eine besondere Tradition von Judenfeindschaft im deutschen Idealismus, wo wir auch schon kurz mal drauf eingegangen sind, werden wir auch noch mal eingehen müssen. Das kann ich dann relativ schnell machen, weil ich das im eins der Hefte, zwei Heften von Saint-Fras schon dargestellt hatte. Also zu Kant, Fichte, Hegel und dann Schelling habe ich da einiges geschrieben. Die Hefte sind ja noch zu haben, das könnte man auch nachlesen vorher schon. Aber das wird auch nochmal dargestellt werden. So einiges Judenfeindliches, das sich sprachlich bei Marx niederschlug, ist ziemlich bewusstlos übernommen aus Traditionen, die er rezipiert hat. Und das Erbe wirkt natürlich auch weiter bei den Marxisten, wenn man sie so nennen will, also bei Anhängern von Marx, die sich beim Lesen dann nicht so viel, allzu viel dabei denken. Die der Tradition eben der Marx-Interpretation folgten, sei es einer Tradition, die dann in dem ML, also dem berühmten Marxismus, Leninismus, Stalinismus, Maoismus und so weiter, dann mündete, bis sich einiges änderte nach Auschwitz, also nach dem Sieg der Alliierten über die Deutschen, so dass man da ja so einiges auch noch wird aus dieser Tradition lernen können. Das hatten wir auch schon teilweise ausgeführt. Es wäre dann auch noch hinzuweisen, also auf Poljakows Buch vom Antizionismus zum Antisemitismus, wo diese Tradition, die nach 67 plötzlich auftauchte, emergierte, die dann zu einem Antizionismus in der Linken führte, was man ja vorher eher bei der Rechten wittern konnte. Aber der Abend neigt sich jetzt hier wieder mal etwas zum Schluss und wir hören dann nochmal das unbeliebte Lied: An allen sind die Juden schuld.